Kundgabe 4776. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.11.1949. Gottes Lohn für seine Knechte auf Erden. Einen königlichen Lohn wird empfangen im geistigen Reich, wer auf Erden dienet, in Liebe und Demut. Er wird herrschen dürfen in meinem Reich, und seine Macht und Kraft wird alles zu Wege bringen, was sein Wille erstrebt. Er wird die Unendlichkeit beherrschen mit seinem Willen. Denn von mir aus sind ihm keine Schranken gesetzt, und meine Kraft steht ihm ungemessen zur Verfügung. Und doch wird sein Wille immer nur von der Liebe bestimmt sein, und seine unbegrenzte Kraft und Macht ist seiner Liebe Auswirkung. Und darum ist seine Herrschergewalt nur unbegrenzte Seligkeit für ihn selbst, wie auch für die Wesen, denen seine Liebe gilt. Ich werde seine Dienste königlich belohnen. Diesen Ausspruch könnet ihr Menschen nicht fassen, denn euch sind wohl der Erde Güter, Ruhm und Ehre ein Begriff, niemals aber die himmlische Seligkeit und ihre Güter, die keines Menschen Auge je gesehen und keines Menschen Ohr je vernommen hat. Und diese Güter sind denen zu eigen, die ich entlohne für ihren Willen, mir zu dienen auf Erden in der letzten Zeit vor dem Ende. Doch nicht eures Lohnes willen sollet ihr mir eure Dienste antragen, sondern die Liebe allein soll euch bestimmen, die Liebe zu mir und zu den Mitmenschen. Denn nur mit dieser Liebe im Herzen werdet ihr das ausführen können, was ich euch zur Aufgabe gemacht habe. Die Liebe erst gestaltet euch zu Knechten, denen ich königlichen Lohn verheiße für ihre emsige Arbeit, die darin besteht, die Mitmenschen gleichfalls zu einem Liebeleben anzuregen und sie einzuführen in mein Wort, in die ewige Wahrheit, die nur durch die Liebe gewonnen werden kann. Ihre Arbeit besteht sonach darin, mich ihnen als Vater und Schöpfer von Ewigkeit bekannt zu machen, auf dass sie selbst mir zustreben im freien Willen. Ihre Aufgabe besteht darin, sie zu belehren und dies durch Übermittlung meines Wortes, das ich euch selbst von oben zuleite. Empfangen und weiterleiten sollet ihr, und diesen Dienst will ich euch lohnen in unübertrefflichem Maß. Ich will euch selig machen, und alles, was ich euch biete, soll gekrönt werden von meiner Liebe, nach der ihr unausgesetzt verlangen werdet und die euch stets und ständig Erfüllung gibt und euch also unaussprechlich selig macht. Amen.